Panzer und die Flieger und manche andere Krieger. Wir singen Eis und Kunst und wir singen uns. Und weil es so nicht bleiben kann, so fangen wir selber an. Er kommt heran an den Front, was wir brauchen. Er geht nach vorn und kann und kommt. Und Bomben und Granaten, der weiß nicht hin, zu helfen und zu warten. Der hört den Feuer gerade aus, der muss bei jedem Fenster raus. Der schwingt im Schnee in der Sonne, das gibt wie Munition verloren. Oh.